das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns sehr pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und heute Nacht haben wir ein festes Thema in der Sendung und das Thema heißt Körpersäfte. Ich möchte gerne mit euch rundherum um dieses Thema sprechen. Körpersäfte, was sind Körpersäfte? Schweiß, Blut, Urin, Tränen, Magensäure und viele, viele andere Dinge mehr. Wenn ihr mit diesen Körpersäften bestimmte Geschichten erlebt habt, Erlebnisse hattet und ihr mir davon erzählen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich würde vielleicht auch noch sehr gerne sprechen mit einem sogenannten Tatortreiniger. Das ist ja jemand, der nach einem schweren Verbrechen sich mit dem Tatort beschäftigt und ihn eben sauber macht. Und diese Person hat nun auch unter Umständen mit sehr vielen Körpersäften und Körperflüssigkeiten zu tun. Also, Körpersäfte, unser Thema heute Nacht. Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist die Angie und die ist 23. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Angie, schön, dass du da bist. Danke, freut mich auch. Ja, zum Thema Körpersäfte. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall was erzählen. Bin ich sehr gespannt, dann legen wir los. Okay, also ich befinde mich noch in meiner Ausbildung, bin Gott sei Dank auch in ein paar Wochen zu Ende. Also was? Beziehungsweise fertig als Rechtsanwaltsfachangestellte. Ah ja. Und Ausbildungsberuf, da verdient man nicht so viel. Und ich bin vor 3 Jahren etwa darauf gekommen, meine getragenen Schuhe auf Internetplattformen zu verkaufen. Mhm. Und meine Kunden, die legen natürlich auch viel Wert auf meinen Körpersaft, auf meinen Fußschweiß in dem Fall. Ja, es gibt tatsächlich so perverse Leute, ne? Richtig. Findest du diese Leute pervers? Einerseits ja, andererseits nein. Inwiefern ja? Insofern, dass die mit den Schuhen, die ich ihnen verkaufe, Aktivitäten ausüben, die jetzt nicht unbedingt normal sind, sage ich jetzt mal. Wir wollen uns das gar nicht genau vorstellen, was die mit den Schuhen denn machen. Besser ist das. Kriegst du da schon mal Rückmeldungen, was die machen mit den Schuhen? Ja, also ich habe auch mit vielen Kontakt, die mir dann auch E-Mails schreiben, nachdem sie dann meine Schuhe erhalten haben. Und da wird auch darin erwähnt, wie sie mit meinen Schuhen, in Anführungszeichen, sag ich mal, spielen. Ja, ich gehe davon aus, dass das hauptsächlich Männer sind. Richtig. Ja. Wie überhaupt bist du auf diese doch eher ausgefallene Idee gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil mir den Tipp gegeben hat, Da kann man ein bisschen Geld, kann man gut und einfach und sehr einfach Geld verdienen. Richtig. Aber dann sind die Schuhe ja weg, wenn du die dann verschickst. Genau, dann sind sie weg. Dann sind sie weg. Das heißt, du lässt dir die Schuhe bezahlen und da kommt noch ein bisschen was drauf für dein Honorar fürs Tragen. Also in der Regel kann man sagen ja, aber es läuft so ab, dass ich die auch auf Plattformen verkaufe, wo die dann versteigert werden, also zum Festpreis dann halt am Ende. Und Habe ich nicht verstanden. Wird dann so insgesamt honoriert, inklusive dann den Preis der Schuhe. Das habe ich nicht ganz kapiert. Ich dachte, du kaufst dir die Schuhe, trägst die eine Weile. Wie lange trägst du die überhaupt? Also es ist unterschiedlich. Es kommt natürlich immer auf die Art des Schuhs an sich an. Ich würde mal sagen, zwischen 2 und 6 Monaten. Ach, so lange? So lange? Teilweise sind das auch, sage ich jetzt mal, auch Schuhe, die schon so lange in meinem Besitz sind. Mhm. Teilweise sind es auch Schuhe, die, sage ich jetzt mal, 1-2 Monate im Sommer getragen wurden, je nachdem, wie der Schuh halt ist. Ja, wollen die Kunden, dass du diese Schuhe so lange trägst? Ich gehe davon aus, ja. So, dann hatte ich jetzt gedacht, du kaufst dir die irgendwo, diese Schuhe, trägst dir dann eine Weile und verschickst sie. Aber was meinst du gerade mit der Plattform da, mit dem Versteigern? Das habe ich nicht verstanden. Ich verkaufe die auch auf bekannten Plattformen, wo Versteigerungen stattfinden. Da verkaufst du sie auch noch. Genau. Als getragene Schuhe. Richtig. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja. Hast du denn Schweißfüße? Ja. Ja. Das heißt, das ist besonders beliebt dann bei den Kunden, bei den Männern. Genau. Magst du den Geruch deiner Füße? Da ich keine Fußfetischistin bin, muss ich ehrlich sagen, dass ich den Geruch nicht anziehend finde. Findest du deinen eigenen Fußgeruch ekelhaft? Oder unangenehm? Ekelhaft würde ich nicht sagen. Ich lebe ja schon einige Jahre damit. Also es ist eher die letzten Jahre eher, sage ich jetzt mal, so stark geworden, wodurch oder das ausgelöst wurde, kann ich nicht sagen. Ja. Aber es ist mir unangenehm. Also ich kann jetzt nicht beispielsweise im Café sitzen und dann mal die Füße aus den Schuhen baumeln lassen, wenn ich tatsächlich Ballerinas im Sommer trage oder ähnliches. Mhm. Deswegen ist mir das schon unangenehm. Hast du denn da schon mal unangenehme Erfahrungen mit Männern gemacht, die sich dann von dir abgewandt haben, nachdem sie da irgendwie so eine Wolke in die Nase bekommen haben? Naja, abgewandt eher weniger. Ich habe ja einen festen Freund und er war aber auch nicht darüber begeistert, als er das, sage ich jetzt mal, kennengelernt hat. Den Fußgeruch. Genau, aber ich sag mal, im Privaten, gut, dann wäscht man sich die Füße, reinigt diese. Ja. Ich akzeptiere das natürlich auch voll und ganz, weil ich, wie gesagt, auch nicht unbedingt auf meinen Geruch positiv... Was sagt denn dein Freund dazu, dass du deine Schuhe, die mit dem Fußschweiß gefüllt sind, angefüllt sind, verkaufst? Also er sieht ja, dass ich da, sage ich jetzt mal, schon einen Gewinn mache. Neben dem Ausbildungsgehalt ist das ein guter Gewinn für mich und er belächelt das Ganze und toleriert das auch. Auf wie viel Gewinn kommst du denn so im Monat? Also im Monat kann ich pauschal jetzt schlecht sagen. Ich kann nur zusammenrechnen, was ich die letzten 3 Jahre damit verdient habe. Magst du es uns sagen? Es ist eine beträchtliche Summe, würde ich mal glatt behaupten. Es liegt zwischen 2.000 und 2.500 Euro. Wow. Aber aufgrund dessen, dass du die immer so lange tragen musst, kann es natürlich nicht noch mehr werden. Richtig. Ja. Nehmen wir mal an, ein Schuh, was kostet so ein durchschnittlicher Schuh, den du kaufst? Zwischen 10 und 30 Euro. Zwischen 10, gut, sagen wir mal 25 Euro. Okay. Zu wie viel verkaufst du ihn denn dann, wenn du ihn ein paar Monate getragen hast? Es ist unterschiedlich. Also wie gesagt, kommt natürlich auf Angebot und Nachfrage an. Auf der Plattform, ja, stimmt. Ja, bei Privatkunden sage ich jetzt mal, ich mache das auch per E-Mail. Das ist dann aber auch nur, sage ich jetzt mal, ein Service für Stammkunden, die wirklich auch schon öfters als 2-3 Mal Schuhe ersteigert haben, dass man dann auch so den Kontakt aufrechterhält. Die, sage ich jetzt mal, zahlen dann auch ein bisschen mehr dafür, weil die auch wissen, was sie da für Qualität haben. Also über was sprechen wir? Zahlen die 50 Euro? Oder gar 100 Euro? Ja, kann auch zwischen 50 und 100 Euro sein, der Betrag, ja, genau. Völlig verrückt, was Leute machen. Wenn du so ganz... Bitte? Ein wenig. Ja, wenn du so ganz still mal so für dich alleine bist, denkst du dann manchmal, was sind das für Spinner? Um ehrlich zu sein, ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber der Mensch ist so vielfältig, auch in seiner Sexualität. Da gibt es so viele absurde Sachen. Da kann man gar nicht groß urteilen. Wenn die Jungs nun mal drauf stehen, dann stehen sie drauf. Genau. Und aber die ziehen die selbst nicht an. Welche Schuhgröße hast du? Schuhgröße 39. 39, nee, geht das nicht. Die machen andere Sachen damit. Ich kann es mir schon denken und wir alle können uns das denken. Die Angie bessert ihr Gehalt auf mit ihren Schweißfüßen, ne? So könnte man die Überschrift formulieren. Ja. Aber es soll jetzt nicht noch weitergehen. Du wirst nicht noch weiter ins Erotikgeschäft einsteigen. Nochmal bitte. Es soll nicht weitergehen. Du willst nicht noch... Nein. Also, nein, um Gottes Willen. Also es bleibt bei meinen Füßen und beziehungsweise bei meinen Schuhen. Und ich denke nicht, dass ich das irgendwie vertiefen werde. Aber immerhin springt ja der ein oder andere tolle Urlaub dabei raus. Dann, ne? Den kann man finanzieren damit. Und da sieht man, zu was Schweißfüße nützlich sein können. Richtig. Ja. Angie, vielen Dank für den Anruf und für das offene Gespräch. Vielen Dank und ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Danke auch. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, ihr habt es gerade schon mitbekommen, unser Thema heißt Körpersäfte. Es gibt ja nun vielerlei Körpersäfte. Neben dem Schweiß gibt es das Blut. Was habt ihr mit Blut schon vielleicht auch sehr Schlimmes erlebt in Sachen Unfälle oder anderer Sachen? Es gibt Urin. als Körpersaft, was habt ihr damit erlebt? Es gibt schwere Krankheiten, schlimme Krankheiten, die eng mit Urin zusammenhängen, Tränen. Wann habt ihr zum letzten Mal wirklich Tränen vergossen oder sehr viele Tränen vergossen? Dann hatte ich gerade noch dazu aufgerufen, ich würde gerne mit einem Tatortreiniger sprechen, der sehr viele Körpersäfte in seinem Leben schon hat reinigen, wegputzen müssen nach schweren Verbrechen. Also, es ist ein großes Thema und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Gabi. Gabi ist 50. Hallo Gabi. Ja, ich grüße dich, Domian. Hast du einen Freisprecher dran? Nein, habe ich nicht. Oh, ich höre mich doppelt. Ich bin im Wohnzimmer und das fragen mich immer alle, aber das ist nicht so. Es klingt, ich weiß nicht, ob es draußen vor euch auch, ich glaube, das können wir nicht machen. Ich höre mich ganz laut. Hörst du mich auch sehr laut? Ist jetzt besser? Eins, zwei, nee, es ist nicht besser. Hm. Sag mal, wir machen es. Ich weiß nicht, ob ihr draußen das im Radio oder im Fernsehen auch so hört. Dann ich gehe mal hier hin. Ist es jetzt anders? Es ist ein Hall. Es ist ein ganz merkwürdiger Hall. Jetzt anders? Also man hört es draußen, sagt meine Regie. Ich glaube, wir können das Gespräch so nicht führen. Aha. Wir müssen dich nochmal neu anrufen und versuchen, eine bessere Leitung zu kriegen, weil das macht alle verrückt. Okay? Alles klar. Sehr gut, bis gleich. Okay, Gabi, tschüss. Danke, tschüss. Was mag das jetzt gewesen sein? Dietmar ist 38. Hallo Dietmar. Ja, grüß dich, Domian. So muss ich das anhören. Sehr gut. Dietmar, Körpersäfte. Ja, habe ich ein ganz schlimmes, eine ganz schlimme Beziehung dazu. Also ich kann meine eigenen Körpersäfte nicht ertragen. Also ich, kein Urin, kein Speichel. Speichel ist ja auch ein Körper. Ja. Saft, ja. Kein Schweiß, kannst du nicht ertragen? Nee. Warum? Also es hat angefangen vor 10 Jahren, als ich bei einem Fahrradunfall verletzt worden bin und bin seitdem urininkontinent und muss Windeln tragen. Was war das für ein Unfall? Wie bist du da verletzt worden? Da hat mich ein Autofahrer von der Straße abgedrängt und ich musste halt ausweichen und bin halt im Prinzip in den Zaun reingefallen und so wohl irgendwelche Rückennerven gequetscht worden. Eindeutig schuld war der Autofahrer. Ja, der aber geflüchtet ist. Also ja, genau, solche Geschichten hört man leider den, so. Den gibt es bis heute nicht, den kenne ich bis heute nicht. Ja, und seitdem hat sich das so nach und nach entwickelt, dass ich halt immer mehr nicht nur gegen Urin, sondern eben auch gegen andere Körpersäfte völlig... Außer der Inkontinenz, bist du sonst wieder körperlich hergestellt? Kannst du dich bewegen? Kannst du gehen? Ja, also ja. Ich hab leichte motorische Störungen beim Laufen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht mehr irgendwie richtig schnell sprinten oder so, aber ich, es geht. Also ich sag mal, es ist okay. Also ja, aber vorher war eben alles top okay und ja, du warst ganz gesund. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? 6 Wochen. Und die Folge von diesem Unfall ist jetzt die Inkontinenz, das heißt, du kannst den Urin nicht halten. Ja. Wie ist das erklärbar? Ist das eine körperliche Geschichte oder ist es eine Schock? Also die Ärzte haben damals alles Mögliche untersucht, auch mit Ultraschall und mit CT und so weiter und haben dann gemeint, da sei ein Nerv gequetscht. Und das würde sich mit der Zeit von selber wieder geben. Und ich müsste halt einfach ein bisschen Geduld haben. Aber nun ist schon sehr viel Zeit vergangen. Aber das hat sich leider nicht so bestätigt, ja. Und jetzt war ich Ende letzten Jahres, also nach 9 Jahren, nochmal in der Uniklinik in Köln und habe da einige Untersuchungen machen lassen, die also sehr unangenehm waren. Und die haben auch nicht viel mehr rausgebracht und haben mich jetzt vertröstet auf eine neue Methode, die sie demnächst an der Uniklinik in Köln einführen wollen, also eine neue Untersuchungsmethode. Wo vielleicht noch mal was Neues rauskommt, aber also es ist ungeklärt. Also okay, dann können wir diesbezüglich dir nur die Daumen drücken, dass diese neue Methode für dich effektvoll ist und dass du da Heilung erfährst. Aber das ist ja eine merkwürdige Verbindung. Das heißt, durch diese Inkontinenz lehnst du all deine Körperflüssigkeiten ab? Ja, also es hat sich wirklich in den letzten Jahren so entwickelt. Ich kann nicht mehr irgendwie... Weiß ich nicht, also wenn ich zu viel Speichel produziere, dann kommt mir sofort, ja, kommt es mir hoch auf gut Deutsch, also habe ich so einen Brechreiz. Also ekelst dich vor deinem eigenen Speichel? Ja. Wenn, ja, das gibt's also ja schon ich mal hab, so. Ich habe schon bei Zahnärzten, wo dann eine Behandlung anstand, musste die dann unter Vollnarkose gemacht werden, weil ich das unter normaler, ja, also unter Anwesenheit quasi, wenn ich wach bin, das nicht durchgestanden habe. Also es ging einfach nicht. Ja, was ist mit Schweiß? Ja, das ist auch sehr unangenehm. Also ich versuche das halt natürlich mit Deo und weiß der Geier was zu unterstützen und zu helfen, aber ja, ich traue mich halt trotzdem nicht unter Leute, weil ich immer denke, ja, die riechen irgendwas. Wobei das nicht nur vom Schweiß kommt, sondern weil ich halt auch denke, die riechen vielleicht von... Von der Windel was. Aus der Windel was. Ja. Was ist mit Sperma? Ja, seit ich den Unfall hatte, hatte ich im Prinzip keine Freunde mehr, weil ich mich nur noch zurückgezogen habe und... Funktioniert denn urologisch noch alles? Urologisch gesehen, ja. Also du kriegst auch eine Erektion. Ja. Aber du hast seit 10 Jahren jetzt keinen Geschlechtsverkehr mehr gehabt? Nee. Keine Freundin, keine intimen Kontakte, gar nicht? Nee. Bist du berufstätig? Ich war bis vor einem Jahr berufstätig und dann ging es mir halt ziemlich schlecht und ja, es wurde halt immer schlimmer und dann war ich krankgeschrieben und habe jetzt auch 3 Monate stationären Psychotherapieaufenthalt in der Klinik hinter mir. Also es ging dir schlecht, seelisch ging es dir schlecht. Ja, genau. Mhm. Was für ein Krankheitsbild hat man diagnostiziert? Ja, eine schwere Depression mit entsprechenden körperlichen Symptomen. Ja. Und ich bin jetzt quasi seit 6 Wochen aus der Klinik raus und versuche mich jetzt seitdem zu stabilisieren, um dann, was mein Ziel eigentlich ist, weil ich will ja nicht zu Hause rumsetzen, ich will ja arbeiten. Also ich kann ja auch arbeiten. Was hast du denn gearbeitet vorher? Ich bin Informatiker. Ah ja. Also IT-Branche und ja gut, ist stressig, aber es ist ein Job, der Spaß macht. Und möchtest du auch wieder rein? Will ich auch wieder rein, ja. Und ich arbeite jetzt dran, dass ich quasi so in ein paar Monaten, vielleicht im Herbst oder so, dass ich da wieder arbeitsfähig bin. Hast du den Leuten in der Klinik, den Ärzten, das auch so erklärt, wie du es mir gerade erklärt hast, dass du auch die gesamten Körperflüssigkeiten an dir ekelhaft findest, ablehnst, Probleme damit? Habe ich denen gesagt, ja. Wie haben die das denn eingeordnet und erklärt? Ja, die haben halt gesagt, okay, das ist eine Symptomatik, die halt gerne mal auftritt, wenn halt ein Bereich quasi körperlich betroffen ist. Und haben das dann aber so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen abtun, oder aber sie haben es halt so ein bisschen damit halt dann abgeschoben und haben gesagt, ja, wenn sich das eventuell mal wieder regelt, dann sieht es auch in einem anderen Bereich wieder besser aus. Das heißt, du hast dich nicht so ganz ernst genommen gefühlt, was diese Thematik anbelangt? Ja, nicht ernst genommen will ich nicht sagen. Die waren schon gut, die Ärzte, und die Behandlung war auch in Ordnung, aber... Ja, ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt noch irgendwie großartig machen kann, weil die Ärzte haben alles versucht. Ich bin seit 4 Jahren in psychotherapeutischer Behandlung. Meine Therapeutin weiß um das Problem, die hat auch alles Mögliche versucht. Ich habe Untersuchungen machen lassen, die also, ich sag mal, sehr unangenehm sind, weil ich halt auch extreme Schmerzprobleme habe. Also ich habe manche Sachen wirklich nur unter Narkose machen lassen können. Welche? Wo hast du denn die Schmerzprobleme? Ja, generell. Also ich empfinde halt Schmerzen als ja ziemlich stark. Also kann man ja letztendlich sagen, dass das alles vielleicht auf diese Traumatisierung des Unfalls zurückzuführen ist und auf die Folgeerscheinung des Unfalls, nämlich dass du inkontinent geworden bist. Ja, das kann durchaus sein. Also wie war denn das, auch als du gearbeitet hast? Du bist dann immer mit einer Windel arbeiten gegangen. Ja, Ich bin zweimal die Woche zur Therapie gelaufen und habe, was weiß ich, Beckenbodengymnastik gemacht und alles Mögliche und habe halt auf der Arbeit immer erzählt, ja, ich mache Rückengymnastik, weil... Achso, die wissen das gar nicht auf der Arbeit? Nee. Gab es denn Situationen, wo die Windel dann so nass war, dass du dich geschämt hast oder dass man es gesehen hat, vielleicht an der Hose? Ja. Was macht man dann? Also ich bin dann geflüchtet. Wohin? Ins Auto, wo ich halt ein paar Ersatzsachen habe. Hm. Und ein Arbeitskollege von mir hat dann nur mal später lässig gemeint, der Kollege XY, der hat anscheinend ein Alkoholproblem, weil der läuft dann irgendwie in der Pause zum Auto, um sich da irgendwie eine Flasche Wein reinzukippen. Damit man sich das richtig vorstellt, du merkst auch gar nicht, wenn der Urin rausläuft. Normalerweise, wenn man zur Toilette muss, hat man das Gefühl, man muss jetzt. Also es würde dir gar nichts nutzen, schnell zur Toilette zu laufen. Oder merkst du es gar nicht? Nee. Also ich gerade heute wieder, also ich hatte heute eigentlich einen ganz guten Tag, war bei meiner Therapeutin in Behandlung und habe mich dann nach meiner Sitzung mit der Therapeutin mit einer Ex-Patientin getroffen, die halt auch die 3 Monate mit mir zusammen quasi in der Klinik war. Ja. Und die habe mich mit ihr angeregt unterhalten und war alles super und wir haben einen schönen Nachmittag gehabt, sind in Köln im Café gesessen und war alles bestens. Mhm. Und dann auf dem Weg zum Auto habe ich gemerkt, ja, Mist, Hose nass. Ja. Toll. Also diesmal, ich wiederhole nochmal meinen Wunsch, meinen wirklich herzlichen Wunsch, dass diese neue Therapie, die die Uniklinik Köln da anbietet demnächst, dass die wirkt bei dir. Ich glaube, da liegt der Schlüssel für alles Unglück. Wenn das gelöst würde, würde es dir wahrscheinlich rundherum in deinem Leben besser gehen. Ja. Du weinst gerade ein bisschen. Ja. Mhm. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Leg mal bitte auf. Der Henning ruft dich an, ja. Alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. So, wir machen weiter mit Andreas. Andreas ist 27. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Andreas, zum Thema Körpersäfte. Genau, also erstmal freue ich mich sehr, jetzt mal in der Leitung zu sein. Ich muss dazu sagen, kurz, ich höre deine Sendung schon seit etlichen Jahren bei meinem Beruf. Was machst denn du? Ich bin gelernte Bestattungsfachkraft. Ach, wie? Und dann hörst du uns bei deinem Beruf in der Nacht? Ja, also ich habe jetzt sehr lange Zeit auch viele Auslandsüberführungen gemacht und dann ist man Stunden im Auto unterwegs. Ja. Und ich habe mir etliche CDs einfach zusammengebrannt mit seinem Thema, weil ich es einfach echt immer wieder echt super interessant finde, da zuzuhören und jetzt bin ich drin, super. Das ist ja kurios, dann sitzt du im Leichenwagen und hörst unsere Sendung. Ja, aber es ist halt mein täglich Brot. Das ist dein täglich Brot. Du hast zu dem Thema angerufen, wahrscheinlich hängt das auch mit deinem Beruf zusammen. Mhm. Erzähl mal. Und zwar, ich habe mich selbstständig gemacht mit Tatortreinigung. Genau das was ich gerade erfragt habe. Genau, das habe ich eben mitbekommen und hatte gedacht, komm, jetzt versuchst du es einfach mal reinzukommen und kann dir dazu was zu erzählen. Du bist also ein Tatortreiniger. Genau, also läuft dann so ab, dass wir einen Anruf von der Kripo kriegen, also Kriminalpolizei. Mhm. Und das ist dann auch ganz egal, ob dieser Fall jetzt verstorben ist oder nicht. Ein Tatort liegt ja dann auf der Hand. Mhm. Und wir werden dann gerufen, um dann halt die Stelle, den Raum quasi zu reinigen. Ja, das heißt, ich könnte mir vorstellen, du siehst oft erschütternde Sachen. Sehr. Wie lange machst du das jetzt schon? 4,5 Jahre, knappe 5 Jahre. Kannst du vielleicht das mal zunächst erzählen, was dich am meisten, selbst dich am meisten schockiert hat, was du gesehen hast? Man kann jetzt eigentlich so sagen, ich habe alles gesehen. Mhm. Also in der Arbeit jetzt auch mit der Kriminalpolizei gibt's nichts, was man dann als Bestatter auch nicht, also was man sonst sieht. Es fängt an von normalen Sterbefällen schon im jungen Alter. Das war am Anfang so ein bisschen das Problem, dass womit ich mich einfach auseinandersetzen musste, wenn Leute in meinem Alter sterben. Das war schon sehr kurios. Ja. Die dann auch zu einer Routine-OP ins Krankenhaus gekommen sind und dann nicht mehr aus der Narkose aufgewacht sind. Oder nach einem Verkehrsunfall diese typischen Sachen, wie zum Beispiel nach der Disco und dann gegen den Baum fallen. Alles schon gehabt. Das sind ja so, ich sag mal, das sind ja so die, ich nenne es mal so die normalen Fälle, die du als Bestatter handeln musst. Ich meinte jetzt in Bezug auf die Tatortreinigung, was ist da das Schlimmste, was du bisher gesehen hast? Zum Beispiel hat sich eine Person versucht, die Halsschlagader aufzutrennen. Und ist dann glücklicherweise, also sage ich jetzt auch, obwohl ich mit dem Beruf zu tun habe, ist dann glücklicherweise noch früh genug entdeckt worden und hat das dann überlebt. Aber man kann sich nicht vorstellen, wie ein Raum danach aussieht. Also wirklich, der ist komplett voll. Von komplett also, Blut überströmt. Komplett. Also bis in die kleinsten Fugen von Fliesen, bis knapp zur Decke. Also man stellt sich das wirklich so vor wie in einem Horrorfilm. Wie in einem Schlachthaus. Ja. Jetzt kommst du dahin und deine Aufgabe ist, die Polizei hat alles schon dann geregelt in den genau, entsprechenden Fällen. Genau, die haben Fotos gemacht, alles sichergestellt. Genau. Die schreiben dann ihre Berichte, damit dann alles hinterher dann auch beim Staatsanwalt dann seine Richtigkeit hat. Und sobald sie ihre Arbeit aufgenommen haben, dann kommst du zum Reinigen. Dann, wie zum Beispiel jetzt dieser besagte Fall. Wie kriegt man ein blutüberströmtes Zimmer wieder sauber? Wie kriegt man Blut weg? Ja, also frisches Blut ist zum Beispiel viel einfacher zu reinigen als schon geronnenes Blut. Ne? Geronnenes Blut muss man zum Teil mit einem Spachtel dran oder mit wirklich heftigen Chemikalien, um das auch, wenn es ja zum Beispiel ins Holz eingezogen ist. Ja. Holz ist schon wieder so eine Geschichte. Ne? Ja. Wenn du einen Parkettboden im Badezimmer hast, ist es schon echt schwer, den zu reinigen. Es ist aber alles möglich. Und wenn man es auch danach irgendwie wieder schleifen muss, also ne, wir machen die Grundarbeit, und wenn man es nicht hundertprozentig wegkriegt, dann muss halt nochmal, weiß ich nicht, ein Schreiner kommen oder der dann nochmal den Boden bereinigt. Ja. Aber sonst hast du halt verschiedene Lösungsmittel, mit denen du dann auch gerade, was wichtig ist, jetzt in Fugen. Mhm. Du kannst nicht mit einem Spachtel in den Fugen rumpopeln, weil sonst ist zerstörst du ja auch viel. Das heißt, man geht da rein und möchte ja nichts zerstören, man möchte ja nur reinigen, sauber machen. So, stelle ich mir so als Laie vor, das ist zwar schlimm, wenn man sein blutüberströmtes Zimmer sieht, aber ich stelle mir als Laie noch etwas anderes, viel schlimmer vor, was dir wahrscheinlich auch schon passiert ist. Wenn eine Leiche vielleicht viele Tage oder Wochen in einer Wohnung gelegen hat und schon der Verwesungsprozess begonnen hat. Das heißt, die ganzen Säfte und alles ist nach unten gesuppt. Mhm. Das ist sicher auch deine Aufgabe, dann zu säubern. Klar, also jetzt diese du sprichst das wahrscheinlich sowas an wie eine stark verweste Madenleiche oder so. Sowas zum Beispiel, ja. Genau. Das hast du auch schon erlebt. Klar. Das stelle ich mir unfassbar schwer vor. Die Leiche ist ja, wenn ihr kommt, wahrscheinlich von der Rechtsmedizin erstmal entfernt worden. Nee, wir holen die ab, bringen die zur Rechtsmedizin und dann werde ich hinterher gefragt, ob ich diesen Tatort reinigen möchte. Okay, fange ich mal vorne an. Das heißt, du musst oder ihr müsst dann eine von Maden zerfressene Leiche transportieren. Mhm. Das heißt, ihr seid in direkten Kontakt mit diesem Körper. Genau. Wie geht man damit um? Wie schafft man das? Man muss die auch anfassen, man muss sie anschauen, man muss es einatmen. Wie schafft man das? Wie machst du das? Also eigentlich ist dann so die Routine drin, dass man kriegt ja vorher schon gesagt, was für ein Fall jetzt vorliegt. Du kommst ja nicht an so einen Ort und denkst, das ist jetzt eine normal verstorbene alte Dame oder ein alter Herr. Ne? Da wird ja schon gesagt, so und so sieht's aus. Und je nachdem, also wenn uns jetzt gesagt wird, eine stark verweste Madenleiche, dann wissen wir, okay, was ziehen wir uns jetzt gleich an? Wir sind ja dann auch in normalen Anzügen, Jackett und Krawatte und weißes Hemd, so wie man halt die meisten Bestatter dann auch kennt. Ja, was zieht ihr dann an, wenn ihr in eine solche Wohnung geht? Was ist die Kleidung dann? Ein weißer Overall auf jeden Fall, also etwas... sagen wir jetzt, wir nennen es mal spritzfest, ja, also damit jetzt wirklich keine Körperflüssigkeiten, die auslaufen oder Feuchtigkeit, die um die verstorbene Person drum liegt, dass einem damit nicht die Klamotten versaut. Mhm. Hast du eine Maske, habt ihr eine Maske auf? Es bringt eigentlich nicht viel. Also ich werde auch so jetzt im Freundeskreis immer gefragt, es gibt auch so Salben, die man sich unter die Nase schmiert. Mhm. Das ist alles so aus den CSI-Filmen. Also das bringt nichts. Also, der beste Tipp ist eigentlich immer, Sachen packen, die man jetzt braucht für diesen Fall, ja, reingehen und dann 3-4 tiefe Züge nehmen, auch wenn es eklig ist, aber dann hat man sich auch schnell an so einen Geruch einigermaßen, ich sag nicht komplett, einigermaßen gewöhnt, dass man sagen kann, okay, Zähne auseinanderbeißen, und jetzt ziehen wir das Programm hier durch. Atmest du durch die Nase dann? Ich versuch's nicht, aber... Aber durch den Mund atmen stelle ich mir auch ekelhaft vor, dann würde ich immer denken, ich hab das im Mund. Genau, also eigentlich schmeckt man das, was man riecht. Ja, genau so, genau, ja, genau, genau. Also man muss ein gesundes Mittelmaß finden. Mhm. Bringt auch was, manchmal vielleicht ein Fenster kurz aufzumachen, damit man am Fensterspalten keinen Zug nimmt. Das Schlimmste ist, was man machen kann, man geht aus dem Raum raus. Mhm. Also man muss zügig alles dann erledigen, wenn man da reingegangen ist. Genau, also nochmal rausgehen und wieder rein ist dann meistens nochmal viel, viel schlimmer vom Geruch. Also nochmal, weißer Overall, Handschuh wahrscheinlich, und aber nichts im Gesicht, Nasenschutz. Man reißt ja nicht daran, ne? Man macht ja auch pietätvoll und fasst den normal an den Knöcheln an und legt ihn dann in dem Fall in so einen Kripo-Beutel, in einen Leichensack, den man mit einem Reißverschluss zuziehen kann. So, jetzt ist dieser arme Mensch wegtransportiert worden. Dann kommt ihr wieder dahin, in die Wohnung, die wahrscheinlich immer noch Hölle stinkt. Und diese Verwesungssäfte, das sieht man ja auch, hört man öfters im Fernsehen, die sind dann irgendwo in den Boden eingedrungen, in die Polstermöbel oder weiß ich wo alles. Oder es gibt auch schon Tiere, dort Maden. Genau. Wie geht man dann vor? Also es gibt verschiedene Mittel, um jetzt dann auch diese ganzen Fliegen und Maden quasi zu vernichten. Ne? Also entweder man bestellt am nächsten Tag oder noch in der Nacht, obwohl das selten ist, in der Nacht ein Kammerjäger, beziehungsweise es gibt dann auch bestimmte Anbieter, die quasi für diese Fälle anrücken, die mit Chemikalien reingehen, dann müssen Fenster geschlossen werden, Türen abgedichtet, die sind im kompletten Anzug, das habe ich auch mal eine ganze Zeit lang gemacht, kompletter Anzug, wo wirklich alles dicht ist. Und dann gehst du mit so einer Sprühflasche da rein, dann siehst du wirklich nach einer Sekunde schon die Fliegen von der Decke fallen. Und alles, was an Keimen und sonstigen in dem Raum ist, ist wirklich dann vernichtet. Und dann kannst du das wegfegen. Wir werden viele Leute denken, mein Gott, ist das ein krasser Beruf, den Andreas macht? Macht dir deine Arbeit Spaß? Ah ja, also jetzt nicht falsch, Hölle viel Spaß. Bitte? Also unglaublich viel Spaß. Unglaublich viel Spaß. Ja, weil es ist einfach total vielseitig, ne? Man hat was mit den Angehörigen zu tun, die ganze Trauerarbeit. Man hat gelernt, auf die Angehörigen einzugehen. Man weiß, wie man die berät in so einem schwierigen Fall. Man weiß, wie man auf die eingeht. Man hat die Arbeit mit den Verstorbenen, das heißt auch als Bestatter dieses Aufbahren, wieder was in Anführungszeichen schön aufbahren, damit man diesen traurigen Anlass so schön wie möglich gestalten kann. Dann ist das sicherlich auch ein Erfolgserlebnis für dich und für euch, wenn euch das gut gelungen ist und die Angehörigen das auch dann würdigen. Deshalb macht mir diese Arbeit Spaß, weil es einfach immer wieder eine Herausforderung ist. Nun bist du ein junger Kerl von 27 und du gehst wahrscheinlich auch schon mal auf die Rolle. Wenn du ein Mädel kennenlernst und die fragt, was machst du vom Beruf, sagst du immer die Wahrheit? Klar, also ich bin seit 5 Jahren in einer festen Beziehung und super glücklich. Ja. Und sie ist Krankenschwester. Okay, dann kennst du ja auch ein bisschen. Genau, kennt das und ist auch zwischendurch mit dabei, wenn es dann ums Einsagen geht, weil sie gerne dann auch hilft und sie ist da von Anfang an mit gewohnt. Kannst du dich denn, gibt es überhaupt noch etwas, vor das du dich ekelst? Ja, Magensäure. Magensäure? Magensäure. Magensäure von Erbrochenen. Also wenn ich das rieche, das schaltet bei mir schon die Lampen dann aus. Also da gehen alle Lampen an und wenn ich einen zweiten Kollegen dabei habe, also wenn wir zu dritt aus dem Wagen sein sollten, bitte ich den dann für mich diese Arbeit zu machen, weil es ist mir egal, wenn ich Fäkalien habe, es ist mir egal, wenn ich Urin habe, aber dieser süß-säuerliche Geruch von Magensäure, da bin ich noch nie mit zurechtgekommen und das löst bei mir wirklich einen Ekel aus, dieser Magensäure. Aber ansonsten merke ich schon, dass du mit Leidenschaft und mit Leib und Seele ein Bestatter bist. Und das ist ja auch gut so. Und euch brauchen wir ja auch. Und das ist auch eine wichtige Arbeit, die ihr leistet. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr das ordentlich macht und pietätvoll macht, auch im Umgang, wie du es gerade selbst gesagt hast, auch mit den Hinterbliebenen und mit den Trauernden. Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und ja, fördere das auf jeden Fall auch bei den Kollegen, dass das immer wirklich pietätvoll und ordentlich gemacht wird. Andreas, das war ein interessantes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Hat mich sehr gefreut, mit dir mal zu sprechen. Prima. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Wünsche ich dir auch und ich wollte jetzt auch fragen, ob ich ein Autogramm von dir haben dürfte. Sehr gerne, wir rufen dich an wegen der Wohnung. Ja, genau. Das ist ganz lieb. Alles gut, Andreas, wir rufen dich gleich nochmal an. Tschüss. Ja, danke, schöne Nacht, ciao. 1.35 Uhr haben wir und 18 Sekunden. Unser Thema heute Nacht heißt Körpersäfte. Ihr habt es schon gerade gehört, wir hatten schon einige Beispiele. Ich möchte mit euch über Körperflüssigkeiten sprechen, über Schweiß, Blut, Urin, Tränen. Was habt ihr erlebt mit einer Körperflüssigkeit an Geschichten, schönen Geschichten, traurigen Geschichten, schrägen Geschichten? Ihr könnt euch gerne melden, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Susanne, 45, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Susanne. So. Mein Thema ist Squirting. Dein Thema ist was? Squirting. Ich verstehe nicht, Gewalting? Squirting. Das ist weiblicher Orgasmus. Ah! Ja. Das wie nennt man das? Wie ist das schicke Modewort? Ja, Squirting. Aha. Also, das ist die, das ist ja quasi der Erguss der Frau beim Orgasmus. Ja, genau. So, jetzt müssen wir das nenne doch. Ich das auch Orgasmusbrühe. Ja, das ist, klingt nicht so schön. Doch. Das klingt schön? Ja, ja? Schmeckt auch gut. Ah! Ich gehe davon aus, dass du eine Frau bist. Ich bin eine Frau, ja. War das immer schon so bei dir? Nein. Das habe ich eigentlich vor ca. 5 Jahren durch Selbstbefriedigung erfahren. Ja. Und ich bin seit 3,5 Jahren verheiratet, seit knapp 4 Jahren in der Beziehung. Mhm. Und habe das dort in meiner Ehe dann ausleben können. Das heißt, vor 5 Jahren zum ersten Mal durch Selbstbefriedigung. Mhm. Mhm. Bist 45, das heißt, all die Jahrzehnte vorher, in denen du auch Sex hattest, war immer alles ohne. Ja, eigentlich mehr oder weniger die Erwartung daran, aber nicht die Umsetzung. Ach so, weil ja. Man sich nicht so fallen lassen konnte, vielleicht den falschen Partner hatte und ja, die Erfahrung. Ist denn dieser weibliche Erguss, sage ich jetzt mal, ist der weibliche Erguss damit verbunden, dass die Frau auch einen optimalen Orgasmus hat? Optimal. Optimal. Es zeichnet sich auch nach außen durch einen richtig schönen Strahl. Wie sieht diese Flüssigkeit aus? Das ist eigentlich mehr flüssig, ähnlich wie Urin. Auch etwas gelblich? Nein. Nein. Nein. Durchsichtig. Schmeckt auch ganz anders. Wie schmeckt es? Ja, das weiß ich nicht. Also ich kann das jetzt nur von mir. Mhm. Natürlich. Na, ich denke mal, das ist individuell auf jede Frau abgestimmt. Aber das eher ja, süßlich, das ist ja was von Nordseebrise. So. Klein Tick salzig. Ja, so also, irgendwie so lustvoll, Ekstase, Leidenschaft. Ja, totale Erfüllung. So, ne? Das heißt, mit einem schlechten Orgasmus kriegt man das nicht, kriegt Frau das nicht? Ja, manche Frauen haben halt einen Orgasmus nach innen oder das wird ein bisschen semiger. Mhm. Das ist auch mal mit. So, jetzt hast du das, wie gerade erzählt, mit 40 bei der Selbstbefriedigung zum ersten Mal erlebt. Mhm. Warst du erschrocken oder irritiert über dich selbst, nein, über deinen Körper? Nein, ich war erleichtert, weil ich das erste Mal in meinem Leben so loslassen konnte von allen Spannungen, die man mit sich rumträgt, so durch den Alltag, durch die Lebenserfahrung, durch die Ängste, alles, was einen so prägt. Und du wusstest, dass es sowas bei Frauen auch gibt? Ja. Ja, weil viele Frauen und viele Männer wissen das ja gar nicht. Oder wussten das früher gar nicht. Es gibt auch im Internet so in einem Porno. Mittlerweile Ja. Also das ist dir schon bekannt, ja? Ja, aber früher, ich habe eine Bekannte, die das auch hat und die, als die es zum ersten Mal erlebte, war die völlig erschrocken und wusste gar nicht, was mit ihr los war. Ja. Und hat alles Mögliche spekuliert, was da los ist und war zunächst mal irritiert. Was sagt denn dein Partner dazu? Ja, der hatte das also vorher auch schon eine Begegnung mit einer Frau, die das konnte. Und der war natürlich total fasziniert, weil das für einen Mann natürlich auch ein ganz tolles Gefühl ist. Mhm. Wenn er ja, eine Frau so befriedigen kann, oder wenn das Vertrauen, natürlich, das ist auch eine Vertrauenssache, ja, ne? Ja, ja, dass man sich so begegnet und so, das war auch ziemlich schnell. Das heißt, das er weiß dann, ich habe es richtig gemacht. Ja, vor allen Dingen weiß er auch irgendwo, das ist auch eine Vertrauenssache, die kann sich reinlassen. Ja. Da, die spielt mich jetzt nicht vor und die geht jetzt auch nicht mit mir ins Bett und legt sich hin, damit ich mich an ihr befriedigen kann, sondern das ist einfach ein Nehmen und Geben. Und wir haben uns auch wirklich geeinigt, dass wir keinen Sex haben, sondern das ist Verschmelzung. Das ist Verschmelzung, ne? Verschmelzung. Also bei euch heißt das nicht Sex, sondern Verschmelzung. Ja. Hast du das jedes Mal? Das ist, eigentlich schlafen wir auch nur dann miteinander, wenn uns auch danach ist. Und ja, ja, ist klar, aber... Ja, eigentlich schon. Manchmal auch mehrmals hintereinander. Oh. Ja, oh. Das heißt, das klar, das turnt deinen Freund, deinen Partner natürlich dann auch an. Ja, natürlich, aber ja, auch mich. Aber auch dich, ja. Ja, ja, weil das ist eine totale Befriedigung. Das ist einfach so, man ist mit sich selbst im Einklang und das hat einfach dieses körperliche Zusammensein hat eine andere Bedeutung. Das ist einfach so, sich auch fallen lassen zu dürfen und völlig genießen zu dürfen und nicht mit irgendwelchen Gedanken, muss ich jetzt dies machen, damit ich ihm gefalle oder so. Nein, das ist vollkommen miteinander. Wir haben hier in der Sendung vor einigen Jahren ja auch schon einige Male über dieses Phänomen gesprochen. Und da habe ich immer so gesagt, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Es gibt ja gar kein Behältnis, keine Drüse, kein Bläschen dafür. Irgendwie. Genau, das habe ich mich auch gefragt, woher das kommt. Und hast du eine Antwort? Hab dann ganz bewusst mal darauf geachtet. Also ich merke es wirklich in den Eierstöcken und das ist wie, als wenn es nicht durch die Harnröhre kommt, so, also, sondern das ist am Kitzler so unter so ein Ableiter. Dazwischen, als wenn das so eine kleine Röhre ist, das ist wie so ein Ablassventil. Und immer an derselben Stelle? Ja. Ja. Das geht so vom, ich kann das gar nicht erklären, das geht unten am Schambereich so durch. Und das ist auch nicht das Gefühl, als wenn ich jetzt Urin ablassen muss. Ich gehe davon aus, dass du einige gute Freundinnen hast. Ja. Ja. Meine beste Freundin ist meine Schwester. Hi, Ute. Nein, wenn ihr Mädels so untereinander sprecht miteinander, hast du Freundinnen, die auch so gestrickt sind, bei denen das auch so ist? Über solche Sachen spreche ich mit niemandem. Ach. Auch nicht unter Frauen? Nein, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt einfach mit dir hier bin. Ich fühle mich geehrt, dass du mir als Karl erzählst. Ja, mir war einfach heute danach, weil Körpersäfte so, da habe ich gedacht, da fühle ich mich voll angesprochen. Ich dachte, für mich ist es immer ein großes Rätsel, was ihr Mädels auf Toiletten redet. Ihr geht ja immer zusammen auf Toiletten, machen wir Männer ja nicht. Das haben wir früher gemacht, da war ich 20, ja, das habe ich mir abgewöhnt. Und das wäre so ein Gesprächsthema vielleicht, wo die Frauen sich sowas erzählen, aber offensichtlich nicht. Nee, eigentlich so, ich bin nicht der Typ dafür, der so diesen Austausch braucht, so dieses, oh, weißt du, ich und dies und das. So, ich lebe das für mich, weil ich lebe mit mir und ich lebe mit meinen Gefühlen und ich denke immer, das ist was ganz Intimes und damit muss man nicht rumprallen. Ja, damit muss ich jetzt auch nicht sagen, oh, ich bin hier jetzt was ganz Besonderes und mich in die erste Reihe stellen. Dennoch, finde ich. Das führt nur Neid. Das ist eh schon so, wenn man zusammen weggeht und eine bestimmte Ausstrahlung hat und auch viele Männerblicke auf sich zieht, dann heißt es schon immer, oh, mit der kann man gar nicht losgehen. Ja. Und dann fängt man auch irgendwann an, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt niemandem was beweisen, nur ich fange an, ich tue es für mich und ich spüre es für mich und ich genieße diesen Augenblick so, für mich. Ich fühle mich geehrt, dass du uns das erzählt hast. Ja. Das ist sehr interessant. Wie gesagt, darüber reden wir hier auch äußerst selten. Und so im privaten Bereich spricht man da ja auch nicht so gerne drüber. Da hast du schon völlig recht. Für dich ist es eine tolle Erfahrung und ein toller Höhepunkt für deine Sexualität, sie mit dir und deinem Partner dann so zu leben. Ja, weil das ist einfach die Erfahrung, für sich selbst irgendwo, ein besonderes Gefühl wirklich auch frei loslassen zu können. Ja, ne? So, das gibt einem auch Selbstbewusstsein und Stärke. Susanne, schön, dass du angerufen hast. Domian. Viel, viel guten Sex noch. Mit, hoffe ich, ja. Mit allem, was dazugehört bei dir. Genießt es. Hab's gut. Ja, du auch. Dankeschön. Ja, alles Liebe. Na, bis dahin. Ciao, tschüss. Hier ist Antje. Antje ist 47. Guten Morgen, Antje. Hallo, Domian. Hallo, Antje. Ich freue mich. Ich auch. Folgendes. Ja. Man hatte mir im Jahr 2006 den Harnleiter durchgeschnitten. Wie ist das passiert? Bei einer Operation, eine relativ harmlose Operation. Da hatte ein gutartiger Tumor den Harnleiter in die falsche Richtung abgelenkt. Mhm. Und der Arzt hat den dann versehentlich durchtrennt. Mhm. Und das Beste war, dass ich einen super Schmerzkatheter im Rücken hatte. Das wird Frauen bei Unterleibsoperationen vorsorglich schon mal in den Rücken gelegt. Ja. Das heißt, ich habe nach der Operation keinerlei Schmerzen gehabt, sondern nur gemerkt, dass mein Bauch immer dicker wird. Weil du nicht Pipi machen konntest? Ich konnte schon. Die andere Niere hat es ja durch den gesunden Harnleiter abgeleitet. Ach so. Aber die rechte Niere, die da war unten der Harnleiter abgeschnitten. Ach so. Und es plätscherte fröhlich in den Bauch. Ach du lieber Gott. Also wir halten fest, es gibt zwei Harnleiter. Ja, genau. Zwei für Nieren, jede Niere. Zwei Nieren und links und rechts sind zwei Harnleiter, genau. die führen in die Harnblase. Und dann ist das in den Bauchraum geflossen? In den Bauchraum, genau. Mitsamt sämtlichen Bakterien, die so allgemein im Körper rumfleuchen. Langer Rede, kurzer Sinn, zwei Tage später habe ich kaum noch Luft bekommen, weil ich immer praller wurde. Da lachst du auch noch. Ja, ich lache immer. Mann, das war wahrscheinlich lebensbedrohlich. Ja, jetzt kommt der Hammer. Nach zwei Tagen, Freitag, habe ich die Krankenschwester gefragt, ist es normal, dass der Bauch so dick geworden ist? Und sie tastet an mit dem Finger und sagt nur Notarzt, Notarzt. Hm. Da hatte ich bereits 40 Fieber. Und eine Bauchfellentzündung. Mm. Dann kam der Arzt, der mich operiert hatte, der war gerade in der Universität in 200 Kilometer entfernt. Der hat mir später erzählt, er ist 200 Kilometer die Autobahn runtergeflitzt, um mich mein Leben zu retten. Mm. Und da hat er noch mit einem anderen Arzt Streit bekommen. Ich habe das alles mitbekommen. Der eine Arzt war der Meinung, also Operation überlebte in dem Zustand nicht mehr. Ach, so dramatisch war's. Ja, und ich so, okay, alles klar. Man ist in so einem Schockzustand. Man yeah. Man ist ganz cool irgendwie und denkt nur, macht halt irgendwas. Und der 200 Kilometer entfernt war, der wollte operieren? Genau, der hat dann gesagt, aber ohne Operation überlebt sie auch nicht mehr. Mhm. Und ich, okay, alles klar. Da hat der sich ins Auto gesetzt, ist die Autobahn runtergebrettert. Ja, und jetzt kommt das Beste, dem bin ich heute noch dankbar. Ein super Anästhesist, ein ganz junger Mann. Der sagte, Moment mal, sie hat ja diesen Schmerzkatheter im Rücken. Wir können die dadurch die Atemnarkose sehr leicht und entlastend machen, weil der Schmerzkatheter unten, das ist ja Spinalanästhesie, der kann den Unterleib komplett betäuben. Mhm. Wird ja bei Frauen mit Kaiserschnitt oft gemacht. Genau, ja, also so die Hälfte des Körpers ist dann taub. Ne? Genau. Ja. Und die beiden anderen Ärzte, super, machen wir. Und in dem Moment haben die mir schon die Atemnarkose aufgelegt und ich habe nur gebetet, lieber Gott, mach, dass ich das überlebe und wieder aufwache. Und dann war ich schon weg und dann bin ich auch aufgewacht und habe das alles wunderbar überlebt. Das ist ja Wahnsinn. Was war auf die letzte Sekunde wahrscheinlich? Ich hatte schon 40 Fieber, ja. Es war schon. Und dieser Arzt, der auf der Autobahn war, der hat dich dann letztendlich auch operiert? Der hat es dann geschafft? Der hat mir das Leben gerettet, ja. Mhm. Also der hat es zwar auch angerichtet, aber der hat mir nachher auch das Leben gerettet. Aber wie, mal eine sehr laienhafte Frage, der ganze Bauchraum ist voll Urin. Mhm. Wo operiert man denn da? Wie kriegt man das denn dann raus? Ja, das wusste ich auch nicht, wurde mir später erklärt. Der Bauch wird längs aufgeschnitten und dann werden die Organe praktisch, der Darm wird seitlich auf den Bauch gelegt und dann wird mit einem Wasserschlauch, Salzlösung da, diese Lösung, ja, die physiologische Kochsalzlösung. Ja, genau. Mit der wird dann alles ausgespült und was ich halt noch hatte hinterher war eine Reizung der Außenwände der Organe und das tut richtig weh, weil da das. Ja, und dann habe ich das wunderbar überlebt. Ich habe zwar. Also wird der Bauchraum ausgespritzt wie eine alte Garage? Wie so eine Garage, genau. Dann werden die Därme wieder reingelegt und dann wird es zugenäht und dann wird man kurz auf die Intensivstation gelegt und nach ein paar Tagen ist es schon vorbei. Da konnte ich schon wieder Kaffee trinken. Ja, also ich wollte gerade fragen, wie lange das gedauert hat, bis du dich dann gefangen hast. Danach ging es recht schnell, gut. Da war es nur noch 10 Tage. Mein Körper war zwar recht ausgezehrt durch diesen allgemeinen Operations- und Erholungsstress, aber die Krankschreibung ging noch länger, weil eben die Außenwände der Organe durch den Urin leicht angeätzt waren. Aber das hat sich dann auch gegeben? Das hat sich gegeben, also das gibt sich von selbst, ja. Hat der Arzt denn, als er dann dich notoperierte, quasi auch dann in einem Aufwasch gleich den Harnleiter wieder richtig? Das war das Wichtigste. Das war das Wichtigste. Ja. Der wurde genäht und da wird dann eine kleine Harnleiterschiene reingelegt, damit er trocken bleibt. Mhm. Und durch die fließt dann nochmal 3 Monate der Urin ab, wird in so einem Beutel aufgefangen. Und dann wird die Schiene gezogen und dann darf man hoffen, dass die Naht hält. Und die hält im Allgemeinen so recht. Und die hält bei Antje bis heute? Ja, nicht so richtig, ja. Aber ich lebe damit ganz gut. Ich merke ja, du bist eine sehr, sehr positive Frau. Ich bin, nicht immer, aber meistens. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, Antje. Ja. Also, da bist du im Tod von der Schippe gesprungen, kann man so sagen. Ne? Ich möchte nur noch der Allgemeinheit raten, Vorsicht mit, ich weiß seitdem Bescheid, über alles, was Harnleiter und Urin angeht, Vorsicht mit Harnblasenentzündungen. Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Bakterien im Urin sind hochgefährlich. Mhm. Immer schön zum Arzt gehen. Okay, das ist jetzt als Warnung rausgegangen. Ja, das ist nicht nur ein Schnupfen, so eine Blasenentzündung. Da, nee. muss man richtig aufpassen, weil wenn sowas, Urin mit Bakterien überschwemmt ist und wenn das ins Blut geht, man ist ruckzuck über den Jordan. Ja, das ist ganz schlimm. Liebe Antje, danke für den guten Tipp und schön, dass du lebst und danke. Dass du alles überstanden hast. Super. Danke, tschüss, Antje. Ciao. Habt ihr das gerade gemerkt? Ihr Fernsehzuschauer, es hat ja gerade mal aufgeblitzt, weil mein Scheinwerfer hier für eine Sekunde mal eben weg war. Aber nun sind sie wieder da. So, mit wem machen wir weiter? Mit Ismi. Ismi, stimmt das? Ja, hallo Domian. Ismi, ist das ein Männername? Das ist mein Spitzname, also alle nennen mich so. Ismi. Genau. 18 Jahre Ismi. Alt. Genau. Mein lieber Körper. Körpersäfte heißt unser Thema. Genau. Also ich möchte mit dir gerne sprechen, weil ich bis zu meinem 8. Lebensjahr gestillt wurde. Bis zum 8. Lebensjahr? Genau. Wie, muss ich gleich fragen, wie das und warum? Das weiß ich auch nicht. Also das hat sich irgendwie so ergeben. Ich wollte nie von der Brust der Mutter weichen. Und ja, ich wollte dich dann jetzt mal kontaktieren, weil ich das jetzt auch oft in Medien gehört habe, dass das in Hollywood jetzt ja auch so ein neuer Trend sein soll, dass die ganzen Stars ihre Kinder da. Ich habe so ein paar Fotos. In der Tat, ich habe so ein paar Fotos gesehen, wo die. Genau, so auf irgendeiner People Magazine. Ja, genau, ganz genau. Ja. Genau, und also ich habe so das Problem, dass ich dann irgendwie da auf den Geschmack gekommen bin von dieser Muttermilch und sowas. Ich habe nämlich noch fünf kleinere Geschwister noch. Ja. Und mein kleinstes Geschwisterkind ist jetzt 1,5. Mhm. Und wenn die dann halt irgendwie mal sowas bekommen, dann möchte ich da eigentlich auch gern probieren, weil das mir eigentlich zu gut schmeckt. Ja gut, aber da ist ja die Tabugrenze ganz klar gezogen. Dein genau. Bist ein 18-jähriger Kerl und deine Mutter ist deine Mutter. Genau, das ja eigentlich schon. Nur das ist halt mein Problem, dass ich da so schwer von loskomme. Ich wundere mich total. Ich weiß nicht, was das wieder für ein neuer Trend da in Amerika ist. Ich weiß auch nicht, ob die Kinder so alt sind. Ich glaube, so alt sind die nicht. Mit 8 macht man das also nicht. Also da war ja so ein Bild auf diesem Cover. Mhm. Das war, glaube ich, auch 7 oder 8 Jahre alt, glaube ich. Also ich weiß es nicht genau, aber... Ich wundere mich, dass deine Mutter das mitgemacht hat. Ja, ich weiß es auch nicht. Dass deine Mutter überhaupt so lange Muttermilch hatte, wundert mich. Wie geht denn das? Rein Kopf? Ja, ich habe halt 5 Geschwister noch bekommen und dann... Ach so. Sag ich mal, kam halt immer Nachschub und dann war halt immer was da, sage ich jetzt mal so. Ich verstehe. Und wie hat es dann aufgehört mit 8 Jahren? Ja, weiß nicht, dann... kam halt immer mehr Geschwisterkinder nach und dann musste ich halt dann auch an den Kürzeren ziehen, sag ich mal so, ne? Das heißt, hat deine Mutter wahrscheinlich gesagt, nun ist gut. Genau, wenn sie es nicht gesagt hätte, hättest du es noch weitergemacht. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Und seit wann kommen jetzt wieder so die Gedanken, dass du das wieder gerne machen würdest mal? Ja, also seitdem ich dann, wenn ich meine kleinen Geschwister dann da so sehe, bin ich halt auch teilweise ein bisschen neidisch. Aber hat man nicht eine ganz natürliche Hemmschwelle? Ich meine, wie gesagt, du bist jetzt erwachsen. Du bist jetzt nicht mehr 5, 6, 7 und 8, sondern du bist ein erwachsener junger Mann. Hat genau, das ist die... Bremst einen nicht. Ich möchte halt nicht mit meinem Mund da an diese Brust gehen. So, also, aber genau, das meine ich. Reizt dieser Geschmack. Ach so, dich reizt nicht die Brust deiner Mutter, sondern es reizt dich die Muttermilch. Genau, das reizt mich. Wie schmeckt das, was auch zu deinem Thema passt, der Körpersaft. Wie schmeckt denn Muttermilch? Der reizt mich. Wie schmeckt Muttermilch? Das ist schwer zu beschreiben. Also, es schmeckt halt nicht wie Milch, es schmeckt so ein süßlicher Geschmack, finde ich. Süßlich ist das. Ja. Mhm. Interessante Fragestellung, was das mit einem Menschen macht, der so lange Muttermilch bekommen hat. Und in jeglicher Weise, was das mit einem Menschen macht. Ja. Also ich habe mit meiner Mutter da jetzt auch drüber geredet und ja, das ist halt klar, dass das ein Tabu ist, was man eigentlich nicht dulden kann. Was hat deine Mutter denn da gesagt, als du das so formuliert hast? Ja, also sie hat da auch selber Fehler eingeräumt. Dass sie dich zu lange dran lassen. Mhm. Ja. Und ja, ich hoffe, dass das dann jetzt alles, dass ich da so einen Entzug jetzt in Anführungszeichen machen kann und naja, dass es alles passt. Den Entzug machst du ja nun schon seit 10 Jahren. Ja. Ja, nur dieser Reiz ist halt immer da, ne? Aber ja gut, den Reiz muss man unterdrücken. Da ist dann, irgendwann wird sich das auch verflüchtigen, vermutlich. Das Verrückte ist ja, dass du eben noch eine Erinnerung dann hast, wie das schmeckt. Wir alle, die wir nur kurzfristig gestillt wurden, wissen ja gar nicht, wie das schmeckt. Genau. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Also mein Bauchgefühl sagt mir, das ist irgendwie nicht natürlich, dass man ein Kind so lange an die Brust nimmt. Irgendwas ist. Nee, finde ich auch. Ja. Also wenn du jetzt irgendwann. Ein Appell an die Zuhörer, dass das auf keinen Fall so lange gehen sollte. Wenn du jetzt irgendwann Familie hast, Frau und Kinder, wärst du dagegen, wenn deine Frau das machen würde? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Da muss das, wie bei anderen Familien auch, früh aufhören. Bist du denn jetzt der Einzige? Wie viele Kinder seid ihr insgesamt? Also ich habe 5 Geschwister, wir sind 6. Und du bist der Älteste? Ja. Ja. Wie ist das bei den anderen, bei den, die so nach dir kommen? Waren die auch so lange bei der Mutter? Da habe ich also nie mit denen drüber geredet oder das beobachtet. Hast du auch nicht. Wer ist denn, wie alt ist denn der Nächste unter dir? Der Nächste ist jetzt 16. Okay, da hätte das ja auch sein können, eventuell. Also habe ich nie irgendwelche Bedürfnisse danach wahrgenommen oder sowas. Also das irgendwie nur bei mir. Der wurde auch nicht so lange gestillt. Ja. Hast du da schon mal mit jemandem drüber geredet? Nee, eigentlich noch nicht. Also das ist jetzt auch nicht so ein Problem, was jetzt so an mir nagt oder sowas. Nee, ich meine es auch deshalb, es ist einem ja auch, glaube ich, peinlich, ne? Das vielleicht im Freundeskreis zu erzählen, da würden ja, ich will noch seine Eltern. Nee, da erzähle ich, also das sind keine Leute, womit man das dann erzählen würde, ne? Mhm. Deswegen in Professionellen, wo man das mal eben loswerden kann. Aber es ist eben auch nicht so, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie eine Sache, die dich jetzt sehr belastet. Nee, das auf keinen Fall. Fiel dir genau ein zu unserem Thema. Genau. Also ich bin lebensfroh, ich habe alles da. Ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt denke, oh, wenn das jetzt jemand erfährt, dann Ich habe mir gerade überlegt, als du das erzählt hast, wenn man bis zum 8. Lebensjahr die Brust bekommt quasi von der Mutter, welche Auswirkungen hat das auf die eigene sexuelle Entwicklung? Man ist ja ein sexuelles Lebewesen schon, wenn man sehr jung ist. Ja. Wie würdest du dich beschreiben? Also völlig normal oder ist da auch irgendwie ein bisschen alles langsamer oder bist du anders orientiert oder wie sieht das bei dir aus? Ja, also eigentlich ist da alles normal. Also da hat es, ob ich jetzt keine negativen Auswirkungen drauf erkennen können. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Das ist sehr schön. Ja, mein Lieber, zum Thema Körpersäfte hast du dich gemeldet. Das ist sehr nett. Und ja. Ich wünsche dir alles Gute und wisch das irgendwie aus dem Kopf raus. Das ist dann, ich glaube, es ist dann irgendwann auch weg. Denke ich auch. Ja, ja. Und danke für das Gespräch und du machst eine tolle Sendung. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Danke, gleichfalls. Tschüss. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und kriege einen großen Schreck. Wir haben 1.58 Uhr. Soll ich denn ganz kurz noch jemanden dran nehmen? Ich mach's mal. Peter, 27, hallo. Hallo. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Sag, warum du zu dem Thema angerufen hast. Weswegen ich zu dem Thema angerufen habe, ist, mittlerweile kotzt mich mein eigener Geruch schon an. Dein eigener Geruch, dein Schweißgeruch? Ja, sozusagen. Warum? Ich sag mal so, ich brauche mich kaum bewegen oder sonst irgendwas. Jetzt auch, während wir am Telefonieren sind, fange ich auch schon irgendwie schwitzige Hände anzukriegen und ich halte mir die Nase zu und versuche, andere Düfte zu erzeugen. Also du riechst auch dann stark, wenn du schwitzt? Ja. Ja. Und das ist mit Duschen und Deo und so, ist das nicht in den Griff zu bekommen? Ah, doch, für ein paar Stunden, aber eigentlich so, wie soll man sagen? Ja. Geht, riecht denn dein Schweiß am ganzen Körper, also wenn du beispielsweise an den Armen oder auf der Brust oder an der Stirn schwitzt, riecht dieser Schweiß auch unangenehm? Nicht so sehr. Am schlimmsten ist es im Genitalbereich und unter den Achseln. Verstehe. So, das können wir jetzt nicht vertiefen, aber wir rufen dich jetzt nochmal an und können in Ruhe dann im Hintergrund sprechen. Deshalb bitte ich dich aufzulegen, Peter, und wir melden uns gleich nochmal, okay? Ja, alles klar, kein Problem. Sehr gerne. Alles Liebe. Tschüss, Peter. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik Alina Marquis. Wir melden uns morgen wieder. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.